In der Stadt Kaesong, der VRK, an der militärischen Demarkationslinie, wurden viele Explosivstoffe entdeckt, die von den Gräueltaten des US-Imperialismus, Erzfeinde des koreanischen Volkes, zeugen. Bei der Rekonstruktion des Vergnügungsparkes Sanamsan und des Platzes Kaesong wurden vor kurzem auf den Baustellen Dutzende von amerikanischen Wurfminen, Haubitzegeschossen und Handgranaten gefunden, was großen Zorn der Zeugen hervorrief. Nach Untersuchungen waren die Wurfminen während des vergangenen Koreakrieges durch die US-Flugzeuge abgeworfen, um die historischen und kulturellen Altertümer im Gebiet Kaesong wie das Tor Namdaemun sämtlich zu zerstören.